Er hatte daraus reichlich Früchte. Da sagte er zu seinem Gefährten, während er mit ihm einen Wortwechsel führte: Ich habe mehr Besitz als du und auch eine mächtigere Schar.